Tag 1 der Feierlichkeiten in Istanbul. In der Georgskathedrale unterzeichnete der Patriarch von Konstantinopel das für die Ukraine wichtige Dokument. Der sogenannte Tomos bedeutet, dass in der Ukraine eine eigenständige orthodoxe Kirche entsteht. Das neue Kirchenoberhaupt Epiphanius wurde beim Gottesdienst als Metropolit von Kiew vorgestellt. Schon im Vorfeld erklärte Epiphanius: Ich habe eine große Verantwortung übernommen, aber ich hoffe, dass dieses Kreuz für mich ein leichtes wird. Ich hoffe, dass mir all diejenigen helfen werden, die sich für die Ukraine Einigkeit wünschen. Bisher jedoch kann von Einigkeit keine Rede sein. Denn die orthodoxe Kirche in der Ukraine, die sich dem Patriarchen in Moskau unterordnet, wird weiter bestehen. Sie weigerte sich, der neuen ukrainischen Nationalkirche beizutreten. Morgen, zum orthodoxen Weihnachtsfest, erhält der neue Kiewer Metropolit das Dokument der Unabhängigkeit in einer weiteren Zeremonie. Dann wird es also zwei international anerkannte orthodoxe Kirchen in der Ukraine geben, eine selbstständige und eine Moskau untergeordnete. Beide erheben den Anspruch, die einzig rechtmäßige Kirche für die Ukraine zu sein. Das ist nicht nur ein religiöser, sondern vor allem ein politischer Streit. Die ukrainische Regierung sieht in der neuen Kirche einen weiteren Schritt hin zur Unabhängigkeit von Russland. Und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko rechnet sich das als Verdienst an, im Wahlkampf vor der Präsidentenwahl Ende März. Nicht von ungefähr war er heute beim Gottesdienst anwesend und ergriff das Wort. Das ist ein historischer Tag, auf den Generationen von Ukrainern gehofft haben. Es hat lange gedauert, bis wir in dieser Kathedrale ein Gebet auf Ukrainisch hören konnten. Ich erkläre noch einmal, dass wir nur mit Liebe und Glauben im Sinn handeln werden. Damit wollte Poroschenko bekräftigen, dass keine Gemeinde in der Ukraine gezwungen werde, von der Moskau-Treuen zur ukrainischen Kirche zu wechseln. Dennoch übt der Staat bereits Druck aus. So muss sich die Moskau-Treukirche umbenennen. Sie muss sich künftig als russische orthodoxe Kirche in der Ukraine bezeichnen. Der Moskauer Patriarch Kirill protestierte dagegen. Was in der Ukraine passiert, lässt die Seele erschaudern. Ich rufe alle zum Gebet für unsere Kirche auf. Wie die Geschichte zeigt, bleibt das Ergebnis immer das gleiche. Die Kirche bleibt Siegerin über alle Versuchungen, denn in ihr lebt und wirkt der Heilige Geist. Damit meinte Kirill natürlich nur die von ihm geführte Kirche, die eng mit der russischen Staatsführung verbunden ist. In der orthodoxen Welt ist also ein Riss entstanden zwischen Konstantinopel und Kiew auf der einen und Moskau auf der anderen Seite. Eine wichtige Frage ist nun, wie sich die anderen orthodoxen Kirchen verhalten werden. Wenn sie sich eindeutig auf die eine oder andere Seite stellen, wird der Riss zu einer echten Kirchenspaltung. Die andere wichtige Frage betrifft die Ukraine, ob die Gemeinden, die bisher Moskau unterstanden, zur neuen Kirche wechseln werden. Viele Gläubige sind verwirrt über die Vorgänge, wie die Straßenumfrage eines ukrainischen Fernsehsenders in Tschernowitz zeigte. Ich gehe zu Gott in die Kirche, nicht zu Politikern, sagte eine ältere Dame, und eine andere erklärte: Ich gehe einfach weiter in unsere Kirche hier, in dieses Gebäude. Ich bin 70 Jahre alt. Meine Oma hat mich hier einst an der Hand hineingeführt. Zu welcher Kirche meine Gemeinde gehört, sollen andere entscheiden.